Aber Demokratie ist ja Sache des Volkes, nicht wahr? Und da ist doch die Frage, welche Gedanken hat denn jetzt nach der Wahl das Volk? Genau. Und unsere Überlegung war ja erst einmal, gehen wir mal auf die Straße und wie wir das so gern machen und fragen einfach mal die Leute. Genau, und wir sind dann einfach losgetigert, ja, am Sparkassenfest vorbei, am Aufsetzplatz, ja, Richtung Innenstadt und haben da ein paar ganz interessante Leute getroffen, würde ich mal sagen, ja. Jo. Die CDU will nach neuesten Erkenntnissen mit der Linkspartei zusammengehen, weil sie das Bündnis nie ausgeschlossen hat. Was halten Sie denn davon? CDU und Linkspartei. Also ehrlich gesagt, diese PDS weiß ich gar nicht, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Ne? Nee, die das sind ja, jetzt alles Linke. Ja, ne? Ja, ja. Also weil den Gysi schätze ich sehr. Ansonsten habe ich mit den Linken, die haben nämlich furchtbar viel geworben, dieses Jahr einen richtig angehalten hier. Und ich habe gesagt, nee, also so eine Partei, Gott ist tot oder das ist nichts für mich. Haben Sie sich schon mal überlegt, in die Politik zu gehen? Um Gottes Willen, das wäre für mich das Allerletzte. Wirklich? Ja. Niemals, niemals. Der Schmidt hat ja auch lange überlegt, er wollte eigentlich gar nicht richtig. Ne? Er hatte ja mal gesagt, ja, ich wusste gar nicht, ob ich dem Amt gerecht werden kann, weil er eben Mensch ist, der sehr pflichtbewusst ist, ne? Schon von seinen Zeichen her. Der Kohl, der war ja nur genauso machtbesessen. Ne? Alle diese Widder, die sind machtbesessen. Sind sie zufällig? Oder? Nein. Das ist ja Doppelwitter. Wissen Sie, welche Sternzeichen Angela Merkel hat? Zufällig? Ja, die hat Wasserzeichen, Krebs. Und was heißt das? Naja, Krebse sind ja sensibel, aber Krebs ist auch Kardinalzeichen. Das heißt also der stärkste von den drei. Ne? Es gibt ja jeweils drei von vier. Ne? Okay. Das sind 12. Und man merkt es doch immer, dass sie sich zurücknimmt. Ne? Ja, stimmt, ja. Sie nimmt sich ja immer zurück. Sie ist sehr diszipliniert. Und sie weiß aber auch, was sie will. Also sie geht also ihren Weg ja unbeirrt. Ne? Und alle Widerwärtigkeiten, die, ich will nicht sagen, dass sie so an ihr runterblättern, bestimmt gar nicht. Ne? Weil das sind ja Wasserzeichen, sensible Zeichen. Ne? Wie schätzen Sie denn unsere Sternzeichen jetzt ein? Ja, also auf jeden Fall nicht die gleichen. Das stimmt, ja. Wieso? Ja, weil du nichts gemacht hast, oder? So, was mich anfliegt, dass sie sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber manchmal ist das ja so, Gegensätze ziehen sich an. Ne? Ja, ja. Vielleicht gehören sie zum Feuerelement. Wie Wasser oder Feuer? Erde. Erde? Nee. Nee, also Wasser, nee. Hätte ich nicht, also... Vielleicht, weil sie so ein bisschen Ähnlichkeit mit Ludwig haben, mit dem Bayern Ludwig. König Ludwig. Chapeau. Nee, ich weiß gar nicht, welches Element ich bin. Naja. Weber, ich bin Jungfrau. Du bist Jungfrau. Siehste, habe ich doch gesagt. Wie Ludwig denn? Ja, guck, wir haben ja nicht gewusst, dass Ludwig Jungfrau ist. Was ist das für ein Element? Erde. Erde. Erde, das Erde ist Erde. Es. Okay. Okay. Ja. Aber dann sind sie ja doch Feuer. Ja, wer hat gesagt, wenn wieder nee, Feuer. Nee, Steinbock haben sie gesagt. Ja, Steinbock, ne? Ja. Ja, nee, der ist ja Erde. Ja, siehst du, jetzt haben wir gedacht. Sind wir zwei Erdtypen? Ja. Ja, sag zwei Erdtypen, mal, aber total unterschiedlich. Ne? Ja. Vielen Dank übrigens. Vielen Dank. Da mit den Sternzeichen, da sind wir, was heißt wir, da ist der Andreas dann auf eine ganz coole Idee gekommen. Man bräuchte eigentlich eine Wahrsagerin oder eine Kartenlegerin. Ganz klar, weil es... Wir haben gefragt und gefragt und auch wenn man so in die Medien schaut, es herrscht eine ganz große Verunsicherung, welche Koalition, beziehungsweise auch in der Politik, welche Koalition jetzt am Ende das Rennen dann macht, ne? Ja. Und nachdem wir dann so mit den Sternzeichen angefangen haben, es muss doch einen Weg geben, das Ganze irgendwie vorherzusagen. Genau, und darum sind wir eben auf die Idee gekommen, wir wollen alles ganz sicher wissen, was passiert jetzt und wir sind zu einer Kartenlegerin gegangen, und zwar der Frau Helen. Richtig. Ne? Ja. Die ist in Johannes. Und steht auch in den gelben Seiten. Genau. Wir haben nämlich überhaupt keine Nummer gehabt. Sollen wir die Geschichte erzählen? Ja, oder? Erzählen wir mal. Auf jeden Fall, wir waren in der Stadt. Dann ist der Andreas auf die Idee gekommen mit der Kartenlegerin oder Wahrsagerin. um die ganze Sache auch fix zu machen. Und dann hat man natürlich nicht gleich eine Nummer bei der Hand. Ne? Ja. Also man hat ja in seinem Adressbuch, ne, hat man ja nicht lauter Wahrsagerinnen drin stehen. Man hat vielleicht Heilpraktiker, Homöopathen, Akupunkturspezialisten, genau. Aber Wahrsager, na, das sah schlecht aus bei uns. Und auf jeden Fall sind wir dann in ein Geschäft gegangen, wir hatten das Kassen, also die waren total nett. Weiß nicht, also zuerst waren wir bei so einem, wir haben gedacht, Esoterikladen, ne? Mit so Klangschalen und Zimtlatschen. Genau. Der wusste aber nichts von Wahrsagern. Nee, das war ein Inder und der hat uns leider nicht weiterhelfen können. Und dann sind wir zwei Häuser weitergegangen und dann sind wir dann rein und haben uns die gelben Seiten aushändigen lassen. Und wirklich, in den gelben Seiten steht unter K wie Kartenleger? Genau, Kartenleger war das. Kartenleger, nicht Wahrsager suchen, Kartenleger suchen. Nicht unter W, sondern unter K. Richtig. Und da war die Frau Helen drin gestanden und die hat für uns in die Zukunft geschaut oder die hat die Karten gelegt für bestimmte Koalitionen. Hört es euch einfach mal an. Nebenbei bemerkt, haben wir natürlich uns auch die Karten für unsere Sendung legen lassen. Wo wir schon mal da waren. Ja, genau. Wir waren beides erste Mal übrigens da. Ja. Ja. Also bei mir wird es das letzte Mal gewesen sein, aber... Ja, also ich fand es jetzt nicht schlecht. Ja, also um mal hier noch ein bisschen den Eindruck zu vermitteln, man kommt da rein, es ist lichtdurchflutet, nicht wie man denkt, so ein dunkles Zelt, sondern hell alles, es riecht nach Räucherstäbchen, überall spanische Wände, ein Pendel liegt auf dem Tisch, mehrere Kartendecks liegen da. Und man setzt sich dann ihr gegenüber, sie streicht die güldene Decke erstmal glatt und lässt einen dann erstmal mischen. Das war so die Situation. Und jetzt hört ihr im O-Ton, was uns die Wahrsagerin für Deutschlands Zukunft vorhergesagt hat. Das Problem liegt darin, dass man hier eine Frage stellt, die ein ganzes Volk betrifft. Ich betrachte immer das Einzelwesen, die einzelne Person, diese Person oder eine zweite Person dazu. Aber hier 80 Millionen Leute mit einem Kartenbild abzudecken, ist ein bisschen schwierig. Aber man kann so fragen, was passiert mit Deutschland, wenn die CDU, CSU allein regiert? Und was passiert mit Deutschland, wenn es eine große Koalition gibt? Und was passiert, wenn die SPD zusammen mit den Grünen und den Linken in die Opposition geht? Es sind drei Möglichkeiten. Ja, so eine Minderheitsregierung mit Tolerierung der Linken wäre ja auch möglich. Ne? Theoretisch ist es möglich. Ja. Bitte also, mischen. Mischen? Du bist ja überhaupt kein Kadle, ne? Ich bin kein Musiker. Nee. Ich habe früher jahrelang Schafkopf gespielt. Aber ich muss jetzt mischen, weil da bleibt mir nichts anderes übrig. Hängt das Ergebnis dann davon ab, wie gut man mischt? Sie mischen so gut, wie Sie können und okay. So, wie Sie es für richtig empfinden. Okay. Ja. Und dann kriege ich eigentlich schon die Botschaften, die Sie haben wollen. Gut, also dann genau, also das ist quasi mein Stil zu mischen und der überträgt sich dann gut. Also dann mache ich das mal so. Dann mit der rechten Hand drei Häufchen. Genau. Eins. Warum jetzt mit der rechten Hand? Weil das die anderen betrifft. Links ist man selber, rechts ist sind die anderen. Okay. Ja, die Außenwelt, der andere, über den ich was wissen will. Bei der Frage, wie geht es meiner Großmutter, wie geht es meinem Großvater, dann legt man mit rechts. Ansonsten, wenn es um einen selber geht, dann legt man mit links. Okay. Jetzt legen Sie es bitte zusammen in Ihrer eigenen Reihenfolge. So, dann schaue ich mir jetzt mal an, wie würde es mit Deutschland weitergehen, wenn die CSU-CDU eine Minderheitsregierung stellen würde. Das wäre mit sehr viel Ärger und Auseinandersetzung verbunden. Das sieht nicht gut aus. Dem Glück könnten sie hinterherlaufen. Das Ganze ist sehr schwierig. Die Frau Merkel wird sehr isoliert dastehen, wenn es diese Minderheitsregierung geben sollte. Schauen wir. Das haben wir hier liegen. Das wäre die Frau Merkel und das ist die Isolierung außenrum. Das sind die Karten mit dem Kreuz. Das ist eigentlich die schlechteste Karte, die es im Spiel gibt und noch den Kreuzbuben. Und da, wo die auftauchen, da ist absolut isoliert. Das würde nicht gut funktionieren. Also ich denke, die Politiker sind so klug und lassen es nicht in diese Richtung sich entwickeln. Also das wäre nichts, was Deutschland dienen würde. Auf gar keinen Fall. Okay. Das wäre nur mit Ärger verbunden. Also das wird, soweit ich das auch einschätzen kann, so nicht kommen. Wir überprüfen es jetzt nochmal. Was ist, wenn CDU, CSU und SPD eine Mehrheitsregierung bilden. Ja. Das ist das, was ich eigentlich auch empfehlen würde, vor allem der SPD. Aber jetzt schauen wir mal, wie es dann mit Deutschland weitergeht, wenn die beiden dann am Regieren sind. Okay. So, dann bitte nochmal die Karten mischen. Jo. Das würde zum Vorteil für Deutschland sein, wenn beide in die Regierungsverantwortung gehen würden. Ich habe hier Personen, die zusammenarbeiten und die einiges bewegen können, und es wird zum Erfolg führen. Gibt es wieder? Es gibt auch jemanden, der das Ganze etwas stören wird. Eine Person taucht auf, die den ganzen Ablauf etwas stören wird. Das ist eine eigenwillige Politikerpersönlichkeit, aber die anderen könnten sich alle sehr gut einigen und es wäre sehr von Vorteil für alle. Gibt es da jetzt wieder so eine Karte, die Frau Merkel repräsentiert? Weil Sie hatten vorhin gesagt, dass ja. Zum Beispiel Frau Merkel, hier liegt ja schon wieder eine Dame. Die ist wieder isoliert von außen, ja. Okay. Also die Parlamente, die Ministerien arbeiten hervorragend zusammen bei dieser Konstellation. Aber die Frau Merkel wird etwas isoliert werden durch diese Arbeit. Okay. Die steht ziemlich alleine da. Aber sie wird Erfolg haben bei dem, was sie in die Wege leitet. Und ja. Aber wie gesagt, gute harmonische Zusammenarbeit unter den einzelnen Ministerien vergeben an alle drei Parteien sieht gut aus. Bis auf einen, der vielleicht muss ein Minister zurücktreten, was zu Ärger führen wird. Also einer von denen wird zurücktreten, denke ich mal, oder wird nicht mehr antreten. Okay. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das wäre, wenn CDU, CSU und Grüne regieren würden. Oh. Ich bin kein guter Mischer. Das ist alles in Ordnung so. Aber hier ist der Mischmaschine. Ja, ich kann das nicht. Also. Aber beim Kartenlegen wird alles noch von Hand gemacht, ne? Ja, es gibt natürlich auch Computerprogramme, da können Sie reingehen bei Astronoe und da können Sie dann vom Computer die Karten sich mischen lassen und auflegen lassen und dann lesen Sie die Ergebnisse. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit beim Kartenlegen, sondern es kommt ja darauf an, dass Sie dahinter schauen, hinter die Bilder und die Geschehnisse beobachten können und sagen, das wird sich so oder so entwickeln, das kommt auf mich zu. Das steht in den Karten und in den Kartenbüchern steht sowas gar nicht drin. Sie müssen etwas sehen können. Darauf kommt es an. Wie lange machen Sie die schon? Also mit Unterbrechung 32 Jahre arbeite ich damit. Mhm. Aber ja, es waren natürlich auch einige Jahre dabei, wo ich nicht gearbeitet habe damit. Mhm. Aus welchen Gründen, wenn man das fragt? Ach, das sind, ich hatte mal eine Phase, da habe ich gemerkt, ich will nicht so recht. Bis ich dann wieder aufgefordert worden bin, doch weiterzumachen. So, was haben wir denn da? Also das sieht auch nicht schlecht aus. Mhm. Es wäre vielleicht nicht der ganz große Erfolg, aber das würde auch ganz gut gehen. Und jeder käme auch zu seinem Recht. Das erfordert natürlich sehr viel Mut, diesen Schritt zu gehen. Aber es würde dann auseinanderbrechen. Diese Koalition würde auseinanderbrechen. Die würde nicht bleiben. Keine 4 Jahre mehr. Mhm. Da käme dann ein Bruch. Sieht man das, welcher Bruch? Oder sieht man über den Bruch was Bestimmtes? Oder? Das hier ist das Ende. Mhm. Der Tod, Gefängnis, Psychiatrie, Zuchthaus. Mhm. Also das totale Ende. Und diese Karte ist ähnlich der und die beiden stehen zusammen. Das sind 10 Punkte, 11 Punkte, 8 Punkte, alles um die Bundeskanzlerin herum. Mhm. Sie würde darunter leiden, sie würde das nicht mit Erfolg zu Ende bringen können. Die anderen kämen ganz gut miteinander zurecht, die würden sich zusammenraufen. Aber ich glaube, die Bundeskanzlerin, die würde in Schwierigkeiten kommen. Mhm. Es wäre ihr nicht anzuraten. Es wäre den Grünen anzuraten, ja, macht ruhig mal mit denen. Das wäre für die Grünen optimal, weil die könnten ihre Themen einbringen. Aber die Bundeskanzlerin, die würde nicht alles umsetzen können, was sie sich wünschen würde. Und das würde sich auch wirtschaftlich bemerkbar machen. Also da würden auch, ja, ich würde damit rechnen, dass es mehr Arbeitslose gibt. Und gehen die Grünen gestärkt daraus hervor nach dem Bruch oder eher geschwächt? Das haben wir gleich. Also die Grünen kämen nicht geschwächt heraus. Die würden in einer stabilen Mehrheit bleiben. Also ihre 8 oder 9%, ich denke, das ist der Kern der Partei, da würde sich nichts ändern. Was weggefallen sind, das sieht man jetzt bei diesem Wahlergebnis, das sind die Wechselwähler, die mal das oder das oder das gewählt haben. Aber jetzt haben wir den tatsächlichen Kern der Grünen im Moment, also die Kernmannschaft. Legen Sie es eigentlich immer nach genau dem gleichen Muster aus? Das kommt auf die Frage drauf an. Ah, okay. Ja. Manchmal nehme ich auch ein anderes, wie Sie sagen, Muster. Ja. Das kommt drauf an, ja. Immer auf die Frage. Die Fragen sind die Schlüssel, mit denen wir die Türen zum Verborgenen öffnen. Die Lösung liegt bereits in der Frage enthalten. Wenn Sie eine gute Frage haben, kriegen Sie auch eine gute Antwort. So, Rot-Grün. Rot-Rot-Grün. Rot-Rot-Grün. Dann schauen wir mal danach, wie sich das entwickeln würde. Jetzt mal eine echte Herausforderung. Das wäre nicht einmal so schlecht. Also da gehört natürlich viel Mut dazu, sich für den rot-rot-grünen Weg zu entscheiden, und es wäre im Endergebnis nicht schlecht. Aber ich glaube, so wird es eher nicht kommen. Denn die SPD ist angetreten, um zu regieren. Und wenn die sich das klar machen, dass sie regieren wollen, dann werden die zu dem Ergebnis kommen, lieber zur Hälfte regieren als gar nicht. Das ist meine Meinung. Und ich nehme mal an, die SPD und die CDU-CSU bilden eine Koalition nach langen, schwierigen Verhandlungen. Okay. Aber das, die Konstellation jetzt wäre für Deutschland nicht schlecht. Die wäre eigentlich gut für Deutschland, ja. Das würde mal was anderes passieren, ja. Also der ganze Ärger der Vergangenheit, der würde verschwinden. Man könnte die politische Landschaft neu beleben, man könnte neue Aufgabenfelder bearbeiten, man könnte, ja, zum Wohle des Landes könnte man gut zusammenarbeiten. Hier ist der Ärger in der Vergangenheit und das hier ist alles die Zukunft, die vor Ihnen liegt. Und da haben Sie gute Karten eigentlich. Zwei Hindernisse, dadurch, dass Sie sich zusammenraufen müssten, aber es wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, etwas Gutes zu tun für das Land. Und dann wollen wir ja nur wissen, wie es mit unserer Sendung weitergeht. Mit der Sendung weitergeht. Das ist jetzt eine etwas einfachere Frage. Also ich habe hier eine Tendenz liegen, dass hier eine Veränderung kommen wird. Es wird aber eine Veränderung zum Guten sein. Also es wird sich so entwickeln, wie Sie es haben wollen. Sie beide können sehr gut miteinander. Sie sind eigentlich ein gut eingespieltes Team und es wird Ihnen erhalten bleiben. Also ich denke, Sie passen da auch wirklich bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben sehr gut zusammen. Okay. Das sieht gut aus. Gibt es da Frauen, die sich da einmischen in ihre Angelegenheiten? Nein. Das nicht, ne? Also ich würde mal sagen, das ist eine Partnerschaft bei Ihnen, ne? Okay, gut. Und die sieht gut aus. Die sieht prima aus. Freuen Sie sich an Ihrem Glück. Es gibt nichts, was Ihr Glück trüben könnte. Das, was Sie ärgern könnte, sind die Alltagsschwierigkeiten, mit denen jeder zu kämpfen hat, mal mehr, mal weniger. Aber ansonsten eine harmonische Beziehung für Sie beide. Mhm. Ja, wie gesagt, zum Jahresende kommt eine Veränderung. Sie fürchten, dass es nicht gut ausgehen wird, aber Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Sie werden dann sagen, jawohl, eigentlich wollten wir das wirklich so haben, wie es dann auch gekommen ist. Also, ein Resümee. Merkel ist immer isoliert, egal was sie macht. Genau, ja. Sie ist immer isoliert. Das hat man so rausgehört, ne? Wenn sie schwarz-grün eingeht, dann hat sie Zuchthaus, Irrenanstalt und Verderben und Tod. Aber es ist eine gute Koalition. Habe ich das richtig verstanden, Chris? Ja, so habe ich das auch verstanden. Gut, ja. Dann haben wir das schon mal geklärt. Also, ein Gruß nach Berlin. Hört euch das nochmal genau an. weil davon hängt schon viel ab, gerade für Frau Merkel. Ja, und da kann sie sich jetzt auch ein wenig drauf vorbereiten, ne? Was so die nächsten Jahre dann passiert. Eben. Ja. Ja. Also ich finde es sehr wichtig. War nicht schlecht. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht. Mehr als die meisten anderen. Und ihr, liebe Hörer, natürlich auch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, Räucherstäbchen gab es gratis dazu. Ja. Es war sehr, sehr angenehm. Und ja, hat sich gelohnt, gell? Ja. Und unsere Zukunft ist ja auch sehr rosig. Ja, das finde ich auch schön, ne? Ja. Sehr harmonisch und... Ach, und was auch sehr schön war, als ich dann gefragt habe, ja, wie das denn für die Grünen weitergeht, da hat die Frau erstmal so ein Pendel rausgeholt und hat da gependelt wie... Ja, also das war eine... Das Pendel hat richtig ausgeschlagen. Das Pendel hat richtig ausgeschlagen. Und das hat dann auch wirklich gezeigt... Was hat das gezeigt? Wir sind, glaube ich, die erste Sendung, die Grünen ausgependelt hat. Ja. Also das um das ja mal ganz klar zu sagen, ja. Ja, das hat sonst noch keiner gemacht. Wenn das dann wieder ein anderer Sender daherkommt und sagt, die Grünen, der erste Sender, der die Grünen ausgependelt hat. Wir haben der erste Sender, der die Grünen ausgependelt hat, war Radio Z und zwar die Sendung Schnickschnack. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Den Spruch werde ich jetzt, das ist, glaube ich, was vom Brüderle übrig bleibt, dieser Spruch. Er hat's gemacht, wir haben's gemacht.